Die russische Internet-Nachrichtenagentur Ulat News brachte am 27. April einen Beitrag und die Fotos über das Gebiet um das Gebirge Zilbo der Tiefwerke.